Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest Podcast, Bernd Pirat, LPT Bottrop. Vorstand ist komplett. Ich habe den dritten Beisitzer hier und stell dich schon mal ganz kurz vor für die ganzen Leute, die dich nicht kennen. Ja, ich bin der Ali Cologne, unter den Namen mich die meisten wohl kennen. Ich bin 42 Jahre alt, bin schon seit längerem bei den Piraten mit dabei und auch für das eine oder andere bekannt, aber ja. Gut, dann direkt die erste Frage. Als du jetzt das Ergebnis bekommen hast, wie hat sich das angefühlt? Das hat sich sehr gut angefühlt, zumal ich bei der ersten Runde ja eigentlich zu spät kam und die Piraten bewiesen haben, dass zu spät kommen nicht bestraft wird, sondern man trotzdem gewählt werden kann. Und das hat mich sehr imponiert und ich freue mich, vor allem bei diesem Team, das wir hier zusammen gewählt haben. Gut. Ich hätte die anderen beiden Beisitzerinnen gefragt. Beisitzer kann sich ja so ein bisschen, da steht noch nicht so ganz fest, was er macht. Klar, Paki hat gerade gesagt, es werden Aufgaben verteilt, aber du hast ja dann so die Sache, du kannst so ein bisschen sagen, denke ich, was du möchtest oder wo du deine Stärken siehst. Was möchtest du im kommenden Jahr im Landesvorstand machen? Also für mich ist es wichtig, die Piraten, die sich zum Teil frustriert von der Partei abgewendet haben, wieder mit ins Boot zu holen, weil es steht eben ein sehr großes Ereignis vor uns und das ist die Bundestagswahl. Und für mich wäre es eben sehr wichtig, diese Piraten wieder zu reaktivieren und vor allem zu helfen, dass wir hier in NRW einen superklasse Wahlkampf bekommen. Was glaubst du, warum haben sich so viele Piraten abgewendet? Das ist jetzt eine Fangfrage. Nein, da braucht wieder die Frage, was du dagegen machen willst. Deswegen muss ich das vorher fragen. Ja, das ist auch in Ordnung. Wir hatten eine schwierige Zeit hinter uns. Das hat jeder mitbekommen, sowohl medial wie auch intern. Und es kam nichts richtig voran. Mhm. Also es war so, als wäre bei unserer Partei die Pause-Taste gedrückt. Und ich habe für mich so den Anspruch, dass ich versuche, diese Pausetaste endlich wieder zu lösen und diese alte Begeisterung wieder zu wecken, die bei den Piraten bisher immer kam, wenn Wahlkampf war. Aber diesmal ist es eben schwieriger. Und diese Querelen haben eben wirklich viele von der Partei erstmal ein bisschen fortgespült, sag ich mal. Ja, gut. Wie meinst du denn, kannst du diese Begeisterung wieder wecken? Oder was möchtest du tun, um diese Begeisterung wieder zu wecken? Gute Frage. Also erstmal geht es um Kommunikation. Dass der Vorstand auch stärker wieder auf die Basis hört, sich dem auch stellt. Also das, was ich auf jeden Fall anbieten werde, ist entweder einmal im Monat oder alle zwei Wochen eine Runde im Mumble zu haben und mich einfach der Basis auch zu stellen, zu der ich mich auch weiterhin zähle, auch wenn ich beim Vorstand bin. Er ist auch immer schwierig bei uns. Ich weiß. Und einfach die Kommunikation wieder zu suchen und bei den Piraten helfen, wieder die Zuversicht auch in uns als Vorstände wieder zu wecken, dass es sich lohnt, für uns zu kämpfen. Und das geht wirklich nur über Kommunikation. Ja, du sagst ja was, dass es sich wieder lohnt zu kämpfen. Also ich habe jetzt gestern auch einen Podcast mit Tyler Durden gemacht zu Smart Borders, Visumpolitik, dann haben wir BDA, wir haben das Leistungsschutzrecht, wir haben die Vorratsdatenspeicherung und. Das alles in den letzten Wochen und irgendwie, wer, wenn die Piraten nicht die Piraten? Also ganz ehrlich, die anderen Parteien haben alle gezeigt, dass sie da mit dem Überwachungsstaat kein Problem haben. Wir müssen wieder begeistert werden. Ja, vor allem müssen wir auch wieder laut werden. Mit Themen, das ist eben sehr wichtig. Wir waren bisher eher mit Querelen oder mit von Medien herbeigerufenen Querelen in den Medien gewesen. Und wir müssen einfach laut werden. Wir müssen wieder auf die Straße, wir müssen Gesicht zeigen, Fahnen zeigen. Wir müssen den Bürger auch wieder ansprechen, für was wir eigentlich stehen. Weil das ist leider in letzter Zeit etwas untergegangen. Auch wenn wir alle unsere Themen kennen und für sie auch wirklich einstehen, konnten wir sie nicht nach außen zeigen. Und das ist primär mein Ziel, auf die Straßen. Also quasi raus aus der Filterbubble, selber über uns sprechen, also positiv über uns sprechen und nicht nur die Presse negativ über uns sprechen lassen. Genau, also die Zeit, wo zum Beispiel die Trolle unsere Tools wirklich überflutet haben und uns kleingeredet haben, die ist mittlerweile auch endgültig vorbei. Wir dürfen dieser Gruppe einfach nicht so viel Platz einräumen, wie sie gerne hätte, weil die ganze Partei leidet drunter. Und irgendwann muss auch mal ein Schlussstrich gesetzt werden, weil wir müssen vorankommen. Wir haben die Bundestagswahl vor uns und viel zu tun. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es an. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir einen schönen Rest, LPT, und eine erfolgreiche Amtszeit. Okay, vielen Dank. Und wie die Amtszeit wird, werden wir dann in nächster Zeit sehen. Und ich hoffe, dass ich auch beobachtet werde in meinem Tun und bin für positive Kritik insofern, dass man mir auch sagt, wo ich vielleicht mal was falsch mache, wo ich das verbessern kann, auf mich zukommt. Alles klar, danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.